A. Begrüßung, Kontaktaufnahme, Herkunft. A. Übung 1. Lisa und Paul stellen sich vor. 1a. Bitte hören Sie. Hallo, ich bin Lisa. Ich bin 25 Jahre alt und ich wohne in München. Hallo, ich bin Paul. Ich bin 27 Jahre alt. Ich wohne auch in München. Und wer sind Sie? Hallo, ich bin... Hallo, ich bin...